Augustinerkirche, 19:30 Uhr. Merkwürdige Zeit für eine Trauung, aber passend. An diesem 24. April 1854. Sehr passend. Porca miseria. Yeah.